Mai, Lebenslust, Freude, mit allen Sinnen feiern. Stell dich auf die Matte, den Teppich oder einfach auf den Boden. Lebenskraftmeditation. Berg, du stehst mit beiden Beinen fest auf dem Boden. Deine Beine sind mit dem Boden verwurzelt, deine Fersen, deine ganzen Füße drücken fest in den Boden. Deine Fußaußenkante, der Großzehenballen. Dein Steißbein lässt nach unten los, deine inneren Bauchmuskeln sind aktiv, sie ziehen sanft nach innen und oben entlang deiner Wirbelsäule. Dein Nacken ist entspannt, dein Scheitel hängt imaginativ an einem Stern. Im Mai hat sich das Leben voll entfaltet. Der Holunderstrauch, die Blumen und Bäume haben sich gegen Widrigkeiten behauptet. Die Blüten sind prachtvoll und duften. Insekten summen, Tiere turteln im Sonnenlicht. Wärme und Licht setzt sich großteils durch. Stell dir vor, wie auch du Wurzeln durch deine Füße nach unten in die Erde wachsen lässt. Mit diesen Wurzeln suchst du Halt und Nahrung. Atme ein und ziehe Kraft aus dem Inneren der Erde durch die Wurzeln hinein in dein Becken, so wie es auch der Holunderstrauch täte. Die Lebenskraft der Erde durchströmt jede Zelle deines Körpers. Die Kraft der Erde durchdringt dich. Fühle die Liebe, die in dieser Lebenskraft steckt. Das Jubeln und Lachen. Die Freude darüber, am Leben zu sein. Dein Körper ist ganz mit Energie und Leben gefüllt. Freude umgibt dich. Von fern hörst du Lachen. Du hörst, wie Menschen tanzen und das Leben ohne Begrenzung feiern. Frei und lustvoll, ohne Scham oder Hemmung. Lass dieses gute Gefühl der Freude und der Freiheit in dein ganzes Leben fließen. In deine Arbeit, dein Zuhause, deine Beziehungen. Wie fühlt es sich an, wenn diese Freude, diese Lebenskraft in deinen Alltag fließt? Wie verändert diese Lebensfreude deine Beziehungen, wenn die Beziehungen vor Kraft strotzen? Wenn du die Lebenslust nicht mehr kontrollierst, wenn du dich nicht mehr einschränken lässt, was für Bilder kommen in dir hoch? So kann das Leben ausschauen, voller Lachen, Leidenschaft, Freude und Kraft. Spüre, wie jede Zelle in dir lebendig ist. Quellen der Lebenskraft eröffnen sich mir. Du stehst auf beiden Beinen und beginnst deine Fersen auf und ab zu bewegen. Du wippst auf deinen Füßen. Dabei kommst du auf deine Zehenspitzen und wieder zurück auf die Fersen. Atme dabei gut, wippe. Auf und ab. Entspanne deine Gesichtsmuskeln und wippe weiter. Gern kannst du auch lächeln. Wippe immer weiter, auf und ab mit den Fersen. Wippen, wippen, wippen. Es darf anstrengend sein. Beginne jetzt auch deine Hände und deine Füße zu schütteln. Schüttle deine Hände, deine Arme, deine Beine, deine Füße. Schüttle dein Becken. Schüttle sanft deinen Kopf. Entspanne dabei unbedingt deinen Nacken. Schultern schütteln. den ganzen Körper, alle Körperteile durchschütteln. Ordentlich schütteln. Jetzt kannst du mit deinem ganzen Körper shaken. Tanze, tanze, wie du es magst. Wild durch den Raum, springe über Bach oder Flüsse oder Steine. Tanze zart, wild, schnell, langsam. Nimm deine Arme mit in den Tanz. Du kannst verspielt sein, wie du magst. Du kannst auch dich auf den Boden begeben und wieder nach hoch springen. Du kannst aber auch stehend bleiben, dich am Boden rollen und tanzen. Du kannst lachen, schreien, zum Beispiel ha, ha. Shake, tanze, singe, atme laut, stöhne. Je mehr du jetzt Dinge tust, die du eigentlich sonst nicht machen würdest, je mehr du jetzt Dinge tust, die du dir vielleicht selten zugestehen würdest, desto mehr Quellen der Lebenskraft eröffnen sich dir. Also leb dich aus, lache, singe, stöhne, schreie, atme laut, springe, sei auch ganz still. Ja, genau. Shake, schüttle, wippe. Singe, stöhne, schreie, lache. Diese Lebenskraft, diese Lust am Leben mit in deinen Alltag, diese Energie mit in den Mai. Vielleicht helfen dir folgende Worte. Im hellen Schein des Feuers, dem Symbol für Lebenskraft und Leidenschaft, helfen mir die alten Kräfte des Lebens. Ich rufe den Klang der Lebendigkeit und die singenden, liebenden, tanzenden Mächte der Freude. Im hellen Schein des Feuers, dem Symbol für Lebenskraft und Leidenschaft, helfen mir die alten Kräfte des Lebens. Ich rufe den Klang der Lebendigkeit und die singenden, liebenden, tanzenden Mächte der Freude. Du stehst jetzt wieder fest auf deiner Matte, um erneut diese Meditation zu wiederholen und zu vertiefen. Deine Beine sind mit dem Boden verwurzelt. Deine Fersen, Fußaußenkanten und Großzehenballen drücken in den Boden. Dein Steißbein lässt nach unten los. Deine inneren Bauchmuskeln sind aktiv. Sie ziehen nach innen und oben entlang der Wirbelsäule. Dein Nacken ist entspannt. Dein Scheitel hängt imaginativ an einem Stern. Im Mai hat sich das Leben voll entfaltet. Der Holunderstrauch, die Blumen, Bäume haben sich gegen Widrigkeiten großteils behauptet. Die Blüten sind prachtvoll und duften. Insekten summen, Tiere turteln im Sonnenlicht. Wärme setzt sich fast überall durch. Stell dir vor, wie auch du Wurzeln durch deine Füße nach unten in die Erde wachsen lässt. Mit diesen Wurzeln suchst du Halt und Nahrung. Atme ein, ziehe Kraft aus der inneren Erde durch die Wurzeln hinein in dein Becken, so wie es auch ein Holunderstrauch täte. Die Lebenskraft der Erde durchströmt jede Zelle deines Körpers. Die Kraft der Erde durchdringt dich. Fühle die Liebe, die in dieser Lebenskraft steckt. Das Jubeln und Lachen, die Freude darüber, am Leben zu sein. Dein Körper ist ganz mit Energie und Leben gefüllt. Freude umgibt dich. Von fern hörst du Lachen, du hörst Menschen tanzen, das Leben ohne Begrenzung feiern, frei und lustvoll, ohne Scham oder Hemmung. Lass dieses gute Gefühl der Freude in dein ganzes Leben fließen, in deine Arbeit, dein Zuhause, Freude in deinen Beziehungen. Wie fühlt sich diese Lebenskraft der Freude in deinem Alltag an? Wie verändert diese Lebensfreude deine Beziehungen, wenn die Beziehungen vor Kraft strotzen? Wenn du die Lebenslust nicht mehr kontrollierst, wenn du dich nicht mehr einschränken lässt, was für Bilder kommen in dir hoch? Voller Leben und Freude und Kraft. So kann das Leben ausschauen, voller Lachen und Leidenschaft und Kraft und Freude. Spüre, wie jede Zelle in dir lebendig ist. Quellen der Lebenskraft eröffnen sich mir. Du stehst auf beiden Beinen und beginnst deine Fersen auf und ab zu bewegen. Wippe auf deinen Füßen. Deine Zehenspitzen sind am Boden und die Fersen bewegen sich auf und ab. Atme dabei tief und gut und wippe. Entspanne deine Gesichtsmuskeln und wippe. Gern kannst du auch lächeln. Entspanne dein Gesicht. Wippe immer weiter, es darf anstrengend sein. Auf und ab, auf, ab, auf, ab, auf, ab, ab, ab, ab, ab, ab, ab. Auf, wippe. Beginne jetzt deine Hände zu schütteln. Deine Arme zu schütteln, deine Beine zu schütteln und deine Füße. Schüttle dich, schüttle dein Becken, schüttle sanft deinen Kopf. Entspanne dabei deinen Nacken, schüttle dich, Füße, Beine, Rücken, der Kopf geht mit, der Nacken lässt los, Arme, Ellbogen, Schultern, Schulterblätter, Hände, Finger. Schüttle deinen ganzen Körper durch und erfülle ihn mit Lebenskraft. Du kannst jetzt deinen ganzen Körper shaken, tanzen, wie du magst. Wild durch den Raum springen, laufen, rennen, rückwärts, seitwärts, in alle Richtungen, verspielt oder gerade, in Karos, in geraden Linien oder in Kreisen. Nimm deine Arme mit in deinen Tanz. Thank you. kannst laut lachen, schreien, zum Beispiel ha, ha, singen, dazu singen, schräg oder dazu passend, laut atmen, stöhnen. Je mehr du Dinge tust, die du eigentlich sonst nicht machen würdest, je mehr du jetzt Dinge tust, die du dir sonst vielleicht selten zugestehen würdest, desto mehr Quellen der Lebenskraft eröffnen sich dir. Wippe, schüttle, shake, tanze, schreie, stöhne, singe, lache. Komm auf den Boden und wieder zurück in den Stand, in die Hocke, in die Knie. Springe hoch. Beweg dich in Zeitlupe. Rückwärts, seitwärts. Schreie, singe, tanze. Wie du Lust hast, lass es raus. Alle Sinne. Kannst dich berühren, ausstreichen. Gut. Nimm die Lebenskraft und die Lust am Leben mit in deinen Alltag. Vielleicht helfen dir folgende Worte. Im hellen Schein des Feuers, dem Symbol für Lebenskraft und Leidenschaft, helfen mir die alten Kräfte des Lebens. Ich rufe den Klang der Lebendigkeit und die singenden, liebenden, tanzenden Mächte der Freude. Im hellen Schein des Feuers, dem Symbol für Lebenskraft und Leidenschaft, helfen mir die alten Kräfte des Lebens. Ich rufe den Klang der Lebendigkeit und die singenden, liebenden, tanzenden Mächte der Freude. Jetzt kannst du noch entweder stehen bleiben und das nachklingen lassen, den Mai und die Mai-Energie. Du kannst dich auch hinlegen und dich ausruhen.